إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. دي وانت ليش سافر باش من دوج ودي ما هم ضايقة ان شاء الله من دي اكليرونك فون سبل السلام دي اكليرونك فون بلوغ المرام ودي زند ان كتاب الجامع كابتل البر والصلة هم دي بارك الله فيكم شون من دي فانين بس دي اسفاي دي كابتل. Wir sind bei Hadith 1363. Al-Hadith al-Thalith wa-Sittin ba'd al-Alf wa-Thalathimiyah. Wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alayhi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam qal min al-kabairi ayyashtum al-rajulu walidayhi qila wa hal yasubbu al-rajulu walidayhi qal na'am يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. أي السبب كالمباشرة، السبب كالمباشرة، فالذي تسبب في أن يسب الوالدة كأنه سب والديه، وهذه قاعدة شرعية. وقال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع، في سد الذرائع، ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد المحرم. يعني إذا في شيء سيؤدي إلى الحرام ولو الإنسان ما قصد الحرام فيسد عليه الباب ولو كان الأمر الذي سيفعله حلال، ولكن إذا كان فيه شيء سيؤدي إلى حرام فلا يفعله. وعليه دل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تسبوا آلهتهم فيسبوا الله، ما تفعلوا ذلك. ما تسب أب وأم الرجل حتى ما يسب أباك وأمك. واستنبط الماوردي من الحديث تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة، والعصير إلى من يتخذه خمرا. وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، لكن الغالب المجازة، يعني قد يضربه أو قد يتركه، ولكن الغالب أنه سيسب. قل له فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث علي بن أبي طالب لعن الله من لعن والده. قالوا كيف يلعن الرجل والده؟ قال يلعن والدي الآخر فالآخر يلعن والديه. فكذلك بارك الله فيكم الأمر. وهذه مسألة عظيمة سبحان الله في ديننا. تبه، إذا تسببت في شيء كأنك أنت باشرته، يعني كأنك فعلته، والشيء الذي يوصل إلى حرام ولو كان حلالا فيسد ذريعة. الذريعة هي الطريق إلى شيء، الطريق إلى شيء، أن يفعل الإنسان شيئا. فالإنسان إذا تحقق أن هذا الإنسان، يعني مثلا رجل أتاك وطلب منك أن يشتري منك مثلا عصيرا وتعلم أنه سيتخذه خمرا فلا تبيع، لأنه يعني تعلم أنه سيتخذه خمرا. أما رجل أتاك وطلب منك أن يشتري عصير وأنت ما تعلم سيفعله خمر ولا لا، وما تحقق عندك شيء، فيجوز أن تبيعه. فذلك في ديننا في مسألة سد الذرائع التي هي أمر عظيم حتى ما يصل الناس إلى الحرام، وصلى الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضوان الله عليهما اتسيلت استجزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت zu den größten oder größten Sünden gehört, dass man die Eltern von einem anderen beschimpft. Man sagte, und wie beschimpft man die eigenen Eltern? Der Prophet sagte, ja, man beschimpft den Vater von den anderen und dann beschimpft der andere den Vater von dem Ersten. Und der beschimpft die Mutter von dem Ersten, oder der beschimpft die Mutter von einem anderen, und der andere beschimpft seine Mutter. Das Hadith von Bukhari Muslim. Wie heißt das? Eine Person, zum Beispiel X, der sagt eine Person Y, der sagt ihm, deine Mutter ist eine schlechte Frau, dein Vater ist ein das, das, das, und er beschimpft ihn. Der Person Y sagt ihm, deine Mutter ist so und dein Vater ist so. Der beschimpft zurück, der erwidert das. Aber der Prophet sagte hier, nicht der Erwiderer hat das gemacht, sondern die Person, die angefangen hat mit dem Beschimpfen. Das heißt, es gibt eine Regel im Islam und da sollte man das verstehen. Und zwar, derjenige, der etwas verursacht, ist wie derjenige, der das tut. Der Verursacher ist wie der Täter. Der Verursacher ist wie der Täter. Und genau hier. Der Verursacher ist die Person, die angefangen hat mit Beschimpfen. Der Täter ist die Person, die zurück oder erwidert hat, wie die Eltern von der ersten Person beschimpft haben. Aber der Prophet sagte, der Verursacher hat die eigenen Eltern beschimpft. Das ist die erste Regel, die daraus zu verstehen ist. Die zweite Regel ist, diese Überlieferung ist ein Beweis für Sedd al-Dhira'. Was bedeutet Sedd al-Dhira'? Dass wir die Wege sperren. Wege, die vielleicht erlaubt sind, aber die führen zu Haram, werden gesperrt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-An'am, die Ayah 108, beschimpft nicht die anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala, damit sie nicht aus Torheit und Ungerechtigkeit Allah beschimpfen. Das beschimpft die Götzen von den nicht, von den Götzendienern. Wenn ihr die Götzen beschimpft, dann werden sie euch erwidern, indem sie Allah beschimpfen, aus Torheit und Ungerechtigkeit. Deshalb gibt es eine Regel im Islam. Wenn jemand etwas macht und das führt zu Haram, das führt zu Schlechtem, dann wird das gesperrt von Anfang an, damit das nicht, damit man kein Haram begeht. Al-Mawardi, ein Großgelehrter, der sagte, wenn du weißt, dass eine Person mit Sicherheit, mit Gewissheit oder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, eine Person, ein Mann, wird von dir Seide kaufen, damit er selber das anzieht, dann verkauf ihn nicht, weil die Männer keine Seide tragen dürfen. Wenn du weißt, dass eine Person Saft von dir kauft, damit er das zu Alkohol macht und du bist sicher, dass er das macht, dann verkauf ihn nicht. Deshalb, barakallahu fikum, das sind zwei Themen. Und das dritte Thema ist, dass man die Höchstwahrscheinlichkeit nimmt, allgemein in der Religion. Weil normalerweise, wenn eine Person die Eltern von dem anderen beschimpft, es kann sein, dass die andere Person auch zurückschlägt. Kann sein, dass er auch weggeht. Aber höchstwahrscheinlich, wenn du jemanden beschimpfst, dann wird er auch dich beschimpfen. Du beschimpfst seine Eltern, der wird deine Eltern beschimpfen. Das sind drei Themen, die mit dem Hadith verbunden sind. Und natürlich das wichtigste Thema ist, was uns hier beschäftigt, ist, man darf nicht Schlechtes sagen Und man darf die anderen nicht beschimpfen, weil wenn du das machst, dann verursachst du, dass die anderen auch dich beschimpfen. Und wir reden über Verhalten und gutes Benehmen. Und zum guten Verhalten, zum guten Umgang mit den anderen ist, dass man die anderen nicht beschimpft und dass man aufpasst. Ich meine, können wir, gibt es eine Person, die niemals beschimpft? Nein, natürlich gibt es nicht. Wir sind Menschen. Und bestimmt einmal beschimpft man jemanden. Aber da sollte man aufpassen, was man sagt und was man tut. Wallahu ta'ala a'lam. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. أي يحرم لا يحل أي يحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يعني إلى ثلاثة أيام يجوز، لأن الإنسان قد يكون عنده غضب، قد يكون عنده غضب، قد يكون عنده شيء، فثلاث أيام، ولكن بعد ثلاث أيام يذهب الغضب ويذهب العارض، فيسكن غضب الأول والثاني يراجع نفسه، وفي الثالث يمكن يعتذر عن هذا الذي فعل. فإذا التقيا فيعرض هذا، انتبه، يعرض يعني ينظر إليه ويعرض هذا إما عن السلام أو عن أخيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي الأفضل الذي يبدأ بالسلام. فالسلام إذن رجوع عن الهجر. لكن بارك الله فيكم، بعد الثلاث أيام هل يجوز الإعراض عنه والهجر؟ نعم يجوز، إذا كان الكلام مع ذلك الإنسان يؤذي الأول أو يؤدي به إلى معصية أو يزيد من فعل الآخر، فلذلك هجر أهل العلم أهل البدع، هجروه طبعا بعض النصيحة بعض الكلام معهم، وهجروا الفساق. إذا كان الهجر، إذا كان الهجر يا أخوة فيه منفعة، أما إذا كان الهجر ما فيه منفعة أصلا فلا، الأولى النصيحة أن ينصح أخاه. ولذلك هجر امرئ مسلم سنة كسفك دمه، كسفك الدم الأمر عظيم. ولكن هل يجوز؟ نعم، أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق الثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، خير من ذلك. فأخبرك الله فيكم ننتبه لهذه المسألة، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أصلا إلا في حالات معينة، ويكون فيها يعني تكون مثل العلاج مثل الدواء لهذا الإنسان، أما إذا ما كان في مثل هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. صلة الإنسان بأخيه واجب أصلا إلا أنه يكون في شيء يؤدي به إلى هجره، سواء كانت أمر مسألة دنيوية أو دينية، وإذا كان في مسائل الدين وما رجع عنها فيجوز هجره فوق الثلاث. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر الثلاثة في تبوك، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك هجرهم أكثر من ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عليه وسلم تسجزنت الله صلى الله عليه وسلم أكتب Es ist verboten für einen Muslim, dass er seinen Bruder mehr als drei Tage oder drei Nächte boykottiert. Sie treffen sich, der wendet sich ab und der andere wendet sich ab. Und der Beste von ihnen ist derjenige, der mit dem Salam begrüßen anfängt. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Das heißt, es ist verboten, dass ein Muslim seinen Bruder drei Tage boykottiert. Also wird boykottiert, überhaupt mit ihm nicht redet, überhaupt mit ihm nicht, das wird als ob er ihn nicht kennt. 3 Tage maximal. Das heißt, man kann verstehen, 3 Tage darf man. Aber mehr als 3 Tage nicht. Es kann sein, dass 2 Leute ein Problem untereinander haben. Eine Person ist natürlich am ersten Tag, ist man auf, sage ich jetzt, die Lage ist gespannt. Am nächsten Tag, man denkt nach. Am dritten Tag, ich meine nach 3 Tagen, man kann das einsehen, ob man Fehler gemacht hat. Und wenn man einsieht, dass man Fehler gemacht hat, dann entschuldigt man sich bei seinem Bruder. Wie ist die Sache? Das wird nicht mehr als 3 Nächte oder 3 Tage. Und wenn sie sich treffen, der wendet sich ab, der wendet sich ab. Sie wollen miteinander nicht sprechen. Und der Beste aber von ihnen ist derjenige, der mit dem Begrüßen, Assalamu alaikum, anfängt. Natürlich, barakallahu fikum, unser Thema ist, dass man einen guten Umgang mit seinem Bruder haben muss. Und der gute Umgang ist, dass man ihn begrüßt, dass man mit ihm redet, dass man ihn unterstützt und so weiter. Jetzt aber gibt es ein Problem unter 2 Brüdern. Und der redet mit ihm nicht. Nicht mehr als 3 Tage. Nicht. Darf man mehr als 3 Tage einen Bruder boykottieren? Ja, in bestimmten Fällen. Und das ist Ijma, wie Ibn Abdelbar gesagt hat. Ibn Abdelbar sagte, es ist Konsens der Gelehrten, dass man auch mehr als 3 Tage boykottieren kann für die Leute, wenn man mit ihnen spricht, dann wird das schlimmer. Oder da kann man das nicht mehr verkraften. Dann lieber, dass man mit ihnen nicht viel zu tun hat. Das heißt, es ist genug, dass man Assalamu alaikum sagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste von ihnen ist der, mit dem Assalam anfängt. Und deshalb, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten in diesem Zusammenhang, es ist lieber, dass man nicht viel Abstand hat und dass man in Ruhe und der andere auch Ruhe lebt, als dass man miteinander kommt und da hat man die ganze Zeit Streit und da wird man die ganze Zeit gestört durch die andere Person. Natürlich, barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam haben über diese Boykottieren und Boykott eines Moslems gesprochen. Und das muss eine Wirkung haben, das muss ein Ziel haben, einen Nutzen haben. Aber wenn das keinen Nutzen hat und die Person, wenn du mit ihm redest oder nicht mit ihm redest, das ist das Gleiche, dann lieber mit ihm reden und Nasiha, guten Ratschlag geben, als dass man ihn boykottiert. Aber Boykott darf man schon. Zum Beispiel Leute, die Bid'a begehen, nachdem man mit ihnen viel spricht und so weiter. Da kann man die boykottieren. Aber barakallahu fikum, da muss man die Lage verstehen. Da muss man die Situation auswerten. Da muss man natürlich das einsehen, wie wichtig so etwas ist. Und nicht bei jedem macht das. Weil nicht, weil du jetzt ein Problem um 100 Euro mit deinem Bruder hast, dann willst du mit ihm überhaupt nicht reden. Das ist kein Grund. Okay, vielleicht 1-2 Stunden hast du ein Problem mit ihm. Aber jetzt zum Beispiel eine Person oder jemand, der macht etwas sehr Schlimmes und der begeht Sünden in der Religion. Und wenn du mit ihm nicht sprichst, dann wird er das einsehen. Vielleicht wird er sich ändern, dann kein Problem. Aber wenn du mit ihm nicht redest und oder ihn boykottierst, der sagt dir, oh, das ist besser für mich. Dann nein, lieber Nasiha geben, Ratschlag geben, lieber ermahnen, ist besser. Wallahu ta'ala a'lam. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري المعروف ضد المنكر أي اسم لما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر انتبه هذا كلام جميل المعروف اسم لما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر هذا معروف سواء جرت به العادة أم لا سواء الناس تعرفه أم ما تعرفه فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه احتمال يعني نية الخير والصدقة هي ما يعطيه المتصدق لله سبحانه وتعالى فيشمل الواجب والمندوبة والإخبار بأنه صدق من باب التشبيه البليغ، وهو إخبار بأنه له حكم الصدقة في الثواب، وأنه لا يحتقر الفاعل شيء من المعروف ولا يبخل به. في الحديث: إن كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، والأمر المعروف صدقة، والنهي المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، بضع أحدكم صدقة، والإمساك عن الشر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. إذن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها وهو المال، وإنما أكثر من ذلك، أي شيء تقدمه لله سبحانه وتعالى يعتبر صدقة، والله تعالى على وعلم. لذلك عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني ما تنظر إلى المعروف أنه شيء بسيط، ولو أنك فقط تبتسم في وجه أخيك، يعني أن تكون سهل منبسط وليس دائما تعبس في وجهه. وكذلك عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة، أبو ذر يعني، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هم باب الصدق، من باب المعروف، من باب الخير، الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. جابر رضوان الله عليه زكته، لقفيت صلى الله عليه وسلم زكته، كل معروف صدقة. Natürlich, Ma'ruf muss sich hier auf Deutsch erstmal erklären, das Wort an sich selbst. Weil jetzt auf Deutsch, es fehlt mir ein Wort für Ma'ruf. Dass man sagt, das Gute Bekannte. Oder das, eine Handlung, die bekannt ist, dass es gut ist. Ist natürlich ein Almosen. Barakallahu fikum, Al-Ma'ruf bedeutet in der Sprache, in der arabischen Sprache, das ist ein allgemeines Wort für alles, was Tugend ist oder was zu Tugend, Taten, Handlungen gehört, mit Beweisen in der Religion. Wenn die Leute das kennen oder nicht. Und wenn man eine gute Lehre dabei hat, dann wird man dafür belohnt. Und Almosen ist normalerweise, was du gibst. Entweder Pflicht wie Zakat oder für Allah, wenn du spendest. Aber hier, das bedeutet, Die guten Taten, egal welche gute Tat, ist wie ein Almosen bezüglich Lohn Allahs. Das heißt, du bekommst Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass du etwas Gutes tust. Ob das jetzt Spende ist, ob ein gutes Wort ist. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du subhanallah sagst, ist Almosen. Wenn du Allahu Akbar sagst, Almosen. Wenn du das Gute gebietest, Almosen. Das Schlechte verbietest, untersagst, Almosen. Wenn man das Schlechte verlässt oder unterlässt, ist auch an sich selbst ein Almosen. Wenn du einen Stein vom Weg der Leute wegnimmst, ist ein Almosen. Wenn du deinem Bruder hilfst, dann ist das Almosen. Das Almosen ist nicht nur Geld geben, sondern das ist mehr. Etwas, was du für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Damit es auch klarer wird, Hadith 1366, Abu Dharr und Allah alayhi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sehe nicht das Gute als Kleines. Das heißt, du darfst nicht das Gute als minderwertig sehen. Wenn du auch deinen Bruder triffst, dann triffst du ihn mit lächelndem Gesicht. Das ist Barakallahu fikum in Sahih Muslim. Auch Abu Dharr erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du kochst, dann mach viel, das wird Suppe dabei, und schenke davon deinen Nachbarn. Beschenke deine Nachbarn von diesem Kochen. Das wird koch viel, und schenke ihnen. Natürlich heute zutage, wenn man das macht, jetzt, ich meine, du kochst selber und dann gehst du zu deinem Nachbarn, der nicht Muslim ist, sagst ihm, bitteschön, ich habe dir Essen geholt. Bei manchen, die finden das toll und die finden das sehr gut. Bei anderen sagen, was will er, was hat er das in diesem Essen getan? Nein, nein, nein, nein, wollen wir nicht. Also, da muss man aufpassen, mit wem man zu tun hat. Am besten, dass man den Leuten davor erklärt. Am besten ist davor erklärt. Ich wollte meinem Nachbarn einmal etwas schenken, das war zu Al-Adha. Das wird bei Schlachtopfer, ich habe geschlachtet, ich wollte ihm Fleisch geben. Aber ich wusste von Anfang an, wenn ich einfach zu ihnen so gehe und dann gebe ich ihnen, da werden manche das nicht gut. Dann habe ich sie getroffen, ich habe jemanden von ihnen gesagt, schau mal, bald haben wir ein Fest und bei diesem Fest schlachten wir und so weiter. Und wenn ich schlachte, dann werde ich dir Fleisch geben. Da hat mir gesagt, ja. Einer hat mir gesagt, was für Fleisch? Schwein? Ich habe gesagt, wir essen kein Schwein. Der sagt, nein, ich esse nur Schwein. Deshalb von Anfang an hat er geblockt. Ich habe gesagt, okay, wie du willst. Aber ich habe dir gesagt, deshalb, Barakallahu fikum, man sollte den Leuten hier ein bisschen erklären. Bezüglich eines Moslems, wie er sich verhält. Das würde auf keinen Fall etwas, manche, angenommen jetzt, ja. Eine Person will spenden, der guckt so in seiner Tasche, der findet nur 5 Cent. Ich sage, machen wir 5 Cent soll ich spenden. Doch, mach. Sieh das nicht klein, du weißt nicht, vielleicht diese wird deine Errettung sein am letzten Tag. Oder dadurch wirst du gerettet. Oder eine Person zum Beispiel sagt, ja, was soll ich jemandem sagen? Jemand sagt dir, Achi Barakallahu Fik, sag mir ein paar Wörter über den Islam. Was soll ich ihm sagen? Schau mal seine Lage. Nein, sag ihm nur 2, 3 Wörter. Sag ihm vielleicht, ja, Alhamdulillah, Islam ist sehr schön. Und wenn du den Islam praktizierst, dann wirst du Ruhe im Herzen bekommen. Sieh das nicht immer als nichts, sondern das Gute kann manchmal so vervielfacht werden für eine Person, dass diese Person ins Paradies kommt. Und wir haben dafür klare Beweise. Ein Mann war auf dem Weg und er hat einen Ast gesehen. Dieser Ast hat die Leute gestört beim Laufen auf dem Weg. Diese Person hat für Allah das weggenommen. Er hat gesagt, das macht den Leuten schwer, ich mach das weg. Und er hat das beide Seiten getan. Allah hat diese Person ins Paradies gebracht durch diese Tat. Durch diese Tat. Da sagt man, Subhanallah. Subhanallah. Ja, das ist so. Eine Person kommt am letzten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, schaut mal, ob mein Diener gute Taten hat. Die gucken, die Engel, die finden nicht. Die finden nur eine gute Tat. Was war diese Tat? Dieser Diener war reich. Er hat viel Vermögen gehabt. Und er hat den Leuten viel Geld gegeben, ausgeliehen. Dann geborgt, ja. Dann kam eine Person, und die kamen manchmal zu ihm, haben ihm gesagt, wir haben jetzt nichts zu zahlen. Er hat ihm gesagt, okay, später. Wenn ihr habt, dann kommt ihr zu mir. Wegen dieser Tat hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verziehen und vergeben und ins Paradies gebracht. Natürlich, diese Person hat die Grundlage des Imans, ja. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ist bei ihm, klar. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Deshalb, man sollte niemals denken, dass eine Sünde klein ist oder dass eine gute Tat klein ist. Es kann sein, dass du durch eine kleine Sünde, wal-iyadu billah, alles verlierst und es kann sein, dass du durch eine gute Tat alles gewinnst. Deshalb sieh immer, du sollst immer das betrachten, du handelst mit Allah. Deshalb sagen die Gelehrten, schau nicht die Sünde an sich selbst, sondern schaue dabei, gegen wen du sündigst. Allah Ta'ala ala. An Abu Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyamah. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. السلام. هذا حديث جليل عظيم القدر عند الإمام مسلم بارك الله فيكم. فيه مسائل: الأولى فضل وفضيلة من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، والتفريج إما يكون بكلمة أو يكون بعمل أو يكون بمال أو يكون في كثير من الأمور فرج عنه كربة من كرب الدنيا. فالذي يفعل فهذا الله سبحانه وتعالى يفرج عليه يوم القيامة، والله أعلم كيف، هذا عند الله. الثاني التيسير على المعسر، إنسان معسر ما استطاع، وذكرت قبل قليل الحديث بارك الله فيكم بالنسبة لي المعسر. وستر المسلم، ستر المسلم بارك الله فيكم، وستر المسلم مندوب لا واجب في بعض الأمور، فإذا علم أنه تاب وأقلع فالإنسان يستر عليه، أما في بعض الحالات فلا بد من رفع الأمر إلى السلطة. الرابعة بارك الله فيكم، المسألة الرابعة هي في أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذا أنت أخاك في مسألة أعانك الله في مسألة تحتاج فيها عون من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يجازي العبد من جنس فعله. شوف، ستر في الدنيا ستر عليه، فرج عليه في الدنيا فرج عليه الله في الآخرة، صبر على معسر فالله سبحانه وتعالى ييسر عليه في الدنيا. قد يقول قائل الآن، قد يقول قائل طيب والله أنا ساعدت فلان ساعدت فلان ولما احتجت ما رأيت هذه المساعدة التي تقولون عليها. انتبه، العون من الله يأتيك في أمور أنت ليس في بالك، ليس في بالك، ولكن الإنسان دائما يعني ما ينظر إلى الخير، إنما ينظر إلى حاله في الشر لما يكون معه شيء، فإذا زال الشر عنه فينسى بسرعة أنه زال. فلو راجع الإنسان نفسه سيجد أن الله سبحانه وتعالى يسر عليه في كثير من الأمور، وما كان يظن، وما كان يظن أنه سيأتيه الفرج وسيأتيه التيسير، ولكن الله يسر عليه. طب ليش يسر عليه الآن؟ الله أعلم، أنه قد يسر على مسلم في يوم ما، قد تتأخر المسألة، يعني مو ضروري أنك تيسر اليوم على مسلم وغدا تيسر عليك، أحيانا في نفس الوقت وأحيانا بعد سنين، فهذا عند الله سبحانه وتعالى. فإنسان يا أخوة دائما ينظر إلى أنه يتعامل مع الله، والتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. ويا ليتنا يا أخوة، يا ليتنا كنا نؤمن هذا الإيمان الحقيقي الثابت في هذه الأمور. لو كنا نؤمن هذا الإيمان الحقيقي الثابت لما رأيتنا على هذا الحال الذي نحن فيه، نحن أهل الإسلام، كنت رأيتنا على غير الحال. ولكن سبحان الله أحيانا المسألة يا أخوة ما تحتاج إلى علم كثير، أقصد ما تحتاج إلى علم كثير من باب أن الإنسان يحفظ أحاديث ويحفظ قرآن، إنما فقط إلى علم في القلب الإنسان. فتجد أنت بعض الناس ما عنده علم كثير، ولكن والله يطبق هذه الأمور أكثر من أناس عندهم من العلم الكثير، لأنه هذه مسائل قلوب وهذه مسائل إيمان. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. ديزي بليفرن وزيرشن يفزوهن فيليترس سوفيزو. Ich übersetze nicht wörtlich und ich mache keine Übersetzung für die Hadithe, sondern ich gebe den Sinn von Hadithen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Abu Huraira, Allah alayhi, sagte, للبروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. Das bedeutet, wer einen Muslim bei einem Problem hilft oder unterstützt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, ihm am letzten Tag so begegnen, wie er das im Dunya gemacht hat. Das bedeutet, du hast einem Muslim geholfen, weil dieser Muslim Kummer gehabt hat, und du hast den Muslim geholfen, diesen Kummer beizulegen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Kummer am letzten Tag beilegen, weil du das gemacht hast. Das Zweite. Und wer erleichtert? Wer erleichtert für einen, der Schulden hat, dass man sozusagen diese Person ein bisschen Zeit gibt, damit dieser Schuldner, damit er später vielleicht sagt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala für diese Person erleichtern, in Dunya und in Akhira, in die Zeit und im Jenseits. Und die Dritte, und Allah ist in Hilfe oder Unterstützung von einem Diener, solange der Diener seinen Bruder unterstützt. Das Hadith ist in Muslim. Das heißt, es gibt in diesem Hadith drei Hauptthemen, oder man könnte sagen auch vier Hauptthemen. Erstmal, Barakallahu fik, ich habe etwas vergessen, Entschuldigung. Das dritte habe ich vergessen. Und wer einen Muslim bedeckt, oder wer etwas von einem Muslim verdeckt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diesen Muslim in Dunya und Akhira, das wird seine Fehler, bedecken oder verdecken. Das heißt, die sind vier Themen. Das erste ist, wenn du Kummer eines Muslims beilegen kannst, oder du kannst einem Muslim unterstützen, helfen bei einem Problem, das hast du gelöst. Schau mal, du machst es in Dunya, du hilfst einem Muslim, der hat ein Problem, du unterstützt ihn. Der hat einen Kummer und du hilfst ihm. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Kummer am letzten Tag beilegen und beseitigen und dir helfen. Und das ist eine große Gabe. Dein Kummer am letzten Tag, wenn du vor den Leuten stehst, und es kann sein, dass du Angst bekommst, dass du in die Hölle kommst. Du weißt nicht, was du machst. Dann Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert für dich und Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir, weil du das in diesem Leben gemacht hast. Zweitens, wenn jemand Schulden gemacht hat und der kann das nicht zahlen, wirklich, der kann nicht. Nicht, dass man absichtlich das mit den Leuten macht. Weil derjenige, der die Gelder von den Menschen, Vermögen von den Menschen wegnimmt als Schulden und der will das nicht zahlen, Allah subhanahu wa ta'ala bricht ihm den Rücken und Allah bestraft ihn in diesem Leben. Aber wirklich, eine Person kann nicht. Und du erleichtert, sagst, okay, kein Problem, ich habe euch das Hadith vorhin erzählt. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir oder für dich erleichtern, in Dunya und in Akhira. Wenn ein Muslim etwas gemacht hat und er hat Treue gezeigt und du weißt das, du sollst das nicht skandalös machen und allen Leuten davon erzählen. Wenn ein Muslim etwas getan hat für sich selbst, angenommen, du hast einen Muslim gesehen, dieser Muslim, der macht eine Sünde. Du brauchst nicht sofort zu kommen und allen Leuten davon zu erzählen. Leute, ich habe gesehen, der hat diese Sünde gemacht. Sollst du nicht machen. Machst du eher Nasiha. Redest du mit ihm. Oder du kannst jemandem erzählen, damit er mit ihm spricht über dieses Thema. Es ist kein Problem. Aber du sollst das nicht skandalös machen. Aber wann darfst du sagen, diese Person macht das? Ja, in bestimmten Fällen darfst du das. Zum Beispiel, wenn dieser Muslim etwas Schlimmes machen will, was zum Beispiel schädlich für Muslime ist, oder wenn ein Muslim ein Verbrechen machen wird und du kannst das verhindern, dann darfst du hier. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Das heißt, ihr müsst euch behilflich sein bei Tugend und bei Gottesfurcht. Das wird Taten, die gut sind, Taten, die in Ordnung sind, nicht Taten, die schlecht sind. So muss man aufpassen. Aber wenn ein Muslim einen Fehler begeht und du merkst bei ihm, der will das nicht, dass die Leute davon wissen. Und der macht das für sich selber. Das heißt, das hat nicht zu tun mit den Rechten von den anderen. Wenn du ihn beschützt und wenn du ihm Empfehlung gibst, ist es besser, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir auch am letzten Tag helfen. Und das Letzte ist, solange du deinem Bruder hilfst, dann wird Allah dir helfen. Manche Leute sagen, subhanallah, ich merke das nicht, ich sehe das nicht. Ihr erzählt uns die ganze Zeit, dieser Muslim, der so macht, dann wird er so bekommen, wer einem Muslim hilft, dann wird Allah ihm helfen und. Aber ich habe das nicht gesehen in meinem Leben. Ich habe das nicht erlebt. Doch, du hast das erlebt, aber du willst dich nicht erinnern, weil der Mensch schnell vergisst. Man zählt nicht die Gaben auf. Manchmal bist du auf der Straße und du brauchst Hilfe. Dann kommt jemand und der hilft dir. Warum hat er dir geholfen? Fragst du dich nicht? Das ist auch etwas, ein Zeichen davon. Aber wir allgemein, die Menschen, wir vergessen schnell das Gute. Wir denken immer an das Schlechte. Wir vergessen nicht, was aus Anteil, dass wir hier sitzen, an sich selbst, das ist eine große Gabe. Weil wir woanders so nicht sitzen dürfen. Weil wir woanders vielleicht nicht, unsere Region nicht lernen dürfen. Das ist eine große Gabe, das ist eine große Hilfe, dass wir den Islam lernen können oder praktizieren können. Das ist eine Sache. Zum Beispiel, manchmal machst du etwas, oder du hast etwas vor 5 Jahren gemacht. Jetzt siehst du, jetzt erntest du, jetzt bekommst du sozusagen den Lohn in Dunya. Aber du hast vergessen, was du vor 5 Jahren gemacht hast. Sündenmäßig oder gutesmäßig. Deshalb, barakallahu fikum, immer aufpassen. Das braucht hier starken Iman im Herzen. Das braucht manchmal nicht so viele Hadithe zu kennen und nicht viele Ayat zu lernen. Oh, die starken, den Iman mit Gewissheit, dass man weiß, wenn ich das tue, was der Prophet mir hier gesagt hat und was Allah versprochen hat, dann werde ich das bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. So sollte der Muslim denken. Nicht, dass man aufgibt. Nicht, dass man das denkt, ach, auf keinen Fall werde ich Hilfe bekommen. Doch, wir bekommen so viel von Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir vergessen schnell. Wir vergessen auch sehr schnell. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. دل الحديث على أن الدلالة أو الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير. من دل على شر فله وزر الفاعل نفس الشيء فعليه عفوا وزر فاعله أي من دل على خير إذا دليت إنسان على خير فلك الأجر إن شاء الله هو له الأجر ولك كقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها كذلك إذا دل على شر وعلم الناس على الشر فعليه من الوزر مثل الوزر الذي يفعلوه لا ينقص من وزرهم شيئا لا ينقص من وزره شيئا يعني سأخذ إما هذا أو هذا فإنسان ينتبه لنفسه في الدنيا ما في أحد يجبرك على أنك تعمل شر أنت تريد الخير افعل الخير تريد الشر هذا قرارك القرار يرجع إليه الله سبحانه لا يظلم أحد إذا تريد الخير دل على الخير دل على الشر اعلم أن الأمر لن ينتهي بعض الناس يظن بارك الله فيكم جزاكم الله خير بعض الناس يظن أن الكلمة التي تخرج أو الفعل الذي يفعل أنه خلاص يعني ما فيه شيء أنه انتهى وهو مخطئ لأن الكلمة إذا خرجت فقد كتبت والإنسان قد يقول الكلمة يقذف بها 70 خارفا في النار. رسال الله العافية والسلامة. يا أخي الدلالة على الخير فيها أجر، والدلالة على الشر فيها وزر، وأنت تتعامل مع لطيف خبير حكيم عليم سميع بصير قوي سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ابن مسعود رضوان الله عليه زاكته لجزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته wer auf das Gute aufweist oder wer für das Gute wirbt wird den Lohn von denjenigen, die das praktizieren, auch bekommen. Und natürlich, man versteht, das Hadith ist bei Muslim. Und wer für das Schlechte wirbt, wird auch die Sünde für das Schlechte, was die Leute tun, auch bekommen. Das heißt, du zeigst den Leuten etwas Gutes, du sagst etwas Gutes, du tust etwas Gutes und die Leute lernen von dir. Dann wirst du den Lohn für diese Leute bekommen und die bekommen ihre Löhne. Sagst du etwas, was schlecht ist, machst du was schlecht ist, wirkst du was schlecht ist und die Leute praktizieren das, dann wirst du auch die Sünde für alle, die das praktizieren, auch bekommen. Da solle man aufpassen. Solle man aufpassen in seinem Leben. Das ist das Gleiche, das ist das Gleiche, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man sanna fil Islam sunnatan hasana, das wird, wer im Islam etwas Gutes macht oder wiederbelebt oder was in Vergesslichkeit geraten ist, wieder einführt, was gut ist, dann wird man den Lohn dafür bekommen und die Löhne von den Leuten, die das praktizieren, und sie bekommen auch ihre Löhne. Aber wer etwas Schlechtes in den Islam einführt, der wird die Sünde dafür bekommen und die Sünde von jedem, der das praktiziert. Und wenn man das weiß, dann sollte man nicht sagen, ich habe nichts getan. Weil wenn du einer Person etwas Schlechtes gesagt hast oder du hast einer Person etwas beigebracht, was schlecht ist, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Wenn du auch das Gute beibringst, dann wirst du das Gute bekommen. Aber jeder muss aufpassen. Und nicht, dass man denkt, ach, die Sache ist leicht. Manche Leute sagen, ach, das ist ein Wort, was ich gesagt habe, ist kein Problem. Ein Wort kann dich in die Hölle bringen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Person sagt ein Wort, der macht sich dabei keine Gedanken, der geht dadurch 70 Jahre in die Hölle. Deshalb soll man aufpassen. Wenn man den Leuten sagt, zum Beispiel, geh in die Disco, oder wal'iyadu billah, bete nicht, oder geh nicht in die Moschee, oder mach Sünde, oder tu das und tu das, das wird geschrieben. Und wenn die Leute das tun, dann wird die Person, die dafür geworben hat, der wird auch, wal'iyadu billah, die Sünde von diesen Leuten bekommen. Wenn man den Leuten aber sagt, ihr sollt das Gute sagen, ihr sollt das Gute tun, inshallah, und die nehmen das von ihm, dann wird er auch das Gute dafür bekommen. Unter bestimmten Bedingungen natürlich. Die Nia muss für Allah sein und die Tat muss nach der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu sein. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, man sollte das immer in seinem Leben verstehen. Machst du Gutes, wirbst du für das Gute oder zeigst du den Leuten, was gut ist, dann wirst du dafür belohnt. Machst du das nicht, dann hast du selber verloren, nicht die anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Christen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ma'al Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima khadira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Aage Runde.